Zunächst Lied für Orchester von Jörg Wittmann mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Franz Welser-Möst, ein Mitschnitt, der im Dezember 2013 im Herkulessaal der Münchner Residenz entstand. Jörg Wittmanns Lied für Orchester mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Franz Welser Möst im Dezember 2013 im Herkulessaal der Münchner Residenz. Es folgt der Chagall-Zyklus 1 für Klarinette und Kammerorchester von Wilfried Hiller. 5 Sätze überschrieben Witebsk, Einsamkeit 1933, Der Fiedler, Der Clown und die Zirkusreiterin, Schulamits Traum. Hören Sie Giora Feldmann und das Philharmonische Kammerorchester München, geleitet von Michael Helmrath, im Juli 1993. Thank you. Thank you. Wilfried Hillers Chagall-Zyklus 1 für Klarinette und Kammerorchester. Wir hörten die 5 Sätze in einem Mitschnitt vom Juli 1993 mit Giora Feldmann und dem Philharmonischen Kammerorchester München. Am Pult Michael Helmrath. Die kommenden 32 Minuten hier im Concerto Bavarese sind jetzt reserviert für ein Werk von Eva Sindichakis, und zwar für Tohu Wabohu, für Chor und Orchester, Bibeltexte in den Übersetzungen von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Wir hören den Mitschnitt der Uraufführung im Juni 2012 mit dem Via Nova Chor München, einstudiert von Florian Helgart, und dem Münchner Rundfunkorchester, dirigiert von Anu Thali. Thank you. Tohuwabohu für Chor und Orchester, Musik von Eva Sindichakis nach Bibeltexten in den Übersetzungen von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Hier im Mitschnitt der Uraufführung zu hören mit dem Vianova Chor München, einstudiert von Florian Helgart, und mit Anutali am Pult des Münchner Rundfunkorchesters im Juni 2012 in der Herz-Jesu-Kirche in München. Und nun heißt es Sparks, Waves and Horizons, Funken, Wellen und Horizonte, eine Orchesterkomposition von Minas Bobodakis. Es spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Duncan Ward im Februar 2024. Thank you. Sparks, Waves and Horizons, Funken, Wellen und Horizonte für Orchester, komponiert von Minas Bobodakis, hier gespielt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Duncan Ward im Februar 2024 im Herkulessaal der Münchner Residenz. Es folgt ein Stück von und mit Antje Uhle, Song for Mr. Pathos, Antje Uhle selbst am Klavier im Mai 1993. Thank you. Antje Uhle mit ihrem Song for Mr. Pathos im Mai 1993 im kleinen Konzertsaal im Münchner Gasteig.